Sicher nichts ist so wie früher, alles neu und anders. Doch immer kommen sie noch zum Brunnen stehen rum und quatschen noch. Randalieren oder schweigen, ohne Wasser oder nicht. Dieses Rondo spielt so lange, bis der letzte Krug zerbricht. Bis der letzte Krug zerbricht. Elsa, heute 96, sah sie kommen, sah sie gehen. Ihren Schatz, das schräge Arschloch, sah sie bei der anderen stehen. Dieser reichen Gutsherrn Tussi, ja, das tat schon ziemlich weh. Weil er hatte sie geschwängert, dann verpisste er sich schlecht. Dann verpisste er sich schlecht. Die verkauften Felderäcker spekulierten um die Welt, deren Kinder, Kindeskinder schwimmen jetzt in allem Geld. Elsas Kind wurde ein Mörder, dessen Kind ne Knackidee. Wohnt bei Elsa, wenn sie draußen ist, lang ist das nie. Lang ist das nie. Elsa lebt noch heute am Brunnen, sitzt am Fenster, raucht und schweigt. Kann passieren, dass sie schon mal ihren Stinkefinger zeigt. Wenn ein Jaguar zum Beispiel um den Brunnen faucht und kreist, ihre Urenkelin dann sich so in ihre Titten schmeißt. So in ihre Titten schmeißt. Sicher nichts ist so wie früher, vieles tut doch nicht mehr weh. Dass die Weiber sich die Kerle heute nehmen, ist okay. Aber dass ne knackige Tochter einen reichen Kerl abkriegt, das ist noch nicht vorgekommen, hier am Brunnen jedenfalls nicht. Hier am Brunnen jedenfalls nicht. Sicher nichts ist so wie früher, alles neu und anders, doch immer kommen sie noch zum Brunnen, stehen rum und quatschen noch. Randalieren oder schweigen, holen Wasser oder nicht. Diese Serie läuft so lange, bis der letzte Krug zerbricht. Bis der letzte Krug zerbricht.